Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Alles gut. Ja gut, Raum und Verkehr, ein bisschen mehr Leute hier. Alles Geldkandidaten? Nein. Bist du? Okay. Ich nicht. Okay. Ja gut, Raum und Verkehr, jetzt fange ich erstmal mit dem Grundsatzprogramm an. Das haben wir nämlich noch eigentlich gar nicht. Weil das Grundsatzprogramm wurde vorbereitet. Ist aber bis jetzt mangels Priorität bei den Bundesparteitagen hinten runtergefallen. Hm. Was wir haben, ist das Wahlprogramm. Das ist in Bochum auch verabschiedet worden. Mit dem PA 188, das war dieser Schulterfluss-Antrag, zusammen mit AG Nachhaltigkeit, AG Umwelt, Energiepolitik, Anti-Atom-Piraten, AG Landwirtschaft, AG Tierrecht. Das sind alles Themen, die ineinander spielen. Gerade das Thema Bauen und Verkehr ist auch A, sehr kleinteilig, sehr differenziert zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalebene aufgeteilt, was die Finanzierung angeht, was die Projekte angeht. Da gibt es Mischfinanzierungen, da gibt es ziemlich großes Konkurrenzdenken, da gibt es Leuchtturmprojekte. Dann spielen sehr viele Themen mit rein, wie Überwachung, Open Data, Datenerhebungssysteme, die wirklich in jedem und auch Ausschreibung, Korruption, gerade in den großen Bauvorhaben wie S21, zum Beispiel haben wir es ja, oder BER, kommt es ja immer mehr hochgekocht. Aber gestern auf der Verkehrswendekonferenz haben wir uns auch anhören müssen, also je größer so ein Projekt ist, desto schneller fängt es an, finanziell zu stinken. Also sieht man immer wieder, dass auch sehr viele Leuchtturmprojekte geplant werden, die dann mehr als zweifelhaft begründet sind. Dann haben wir hier auf Bundesebene, wir haben im Programm, auch im Grundsatzprogramm, den Punkt Nachhaltigkeit. Die Piratenpartei setzt sich mit ihrer Politik für eine ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung ein. Darunter verstehen wir einen verantwortungsvollen und generationsgerechten Umgang mit den zum allgemeinen Wohlergehen notwendigen Ressourcen immaterieller oder materieller Art. Das spielt natürlich auch extrem in den Straßenbau, in Städteplanung, in Bauvorhaben mit rein. Das ist dieser PA 188, da ist es auch mit drin, Punkt Bauen und Verkehr, die Art, wie wir leben, wohnen und uns fortbewegen, hat sich in den zurückliegenden Jahren, Jahrzehnten stark gewandelt und wird sich weiterentwickeln. Fortschreitende Urbanisierung und der demografische Wandel und die Veränderungen unseres Klimas tragen dazu bei. Die aktuelle Gestaltung neuer Lebensräume und neuer Mobilität muss nicht nur uns, sondern auch den kommenden Generationen Lebensqualität und Wohlstand sichern. Das sind also, beschreibt also auch, dass wir Piraten dieses ganze System als ganzheitliches System sehen. Bis jetzt werden sehr viele Projekte aneinander vorbeigeplant. Der Güterverkehr wird separat geplant, der Personenverkehr wird separat geplant, darunter unterteilt plant die Bahn für sich, die öffentlichen Verkehrsbetriebe planen für sich und jeder macht seine eigene Bedarfsermittlung. Und das ist also ein Punkt, wo wir Piraten eigentlich nach unserem Wahlprogramm von weg wollen und eine Abstimmung der einzelnen Verkehrsträger wollen, damit halt auch eine Zusammenarbeit folgt und dadurch auch eine Kostenreduzierung oder auch eine sinnvolle Auslastungsplanung stattfinden kann. Stadtplanung kann nicht von Verkehrsplanung abgekoppelt werden. Weil je nachdem, wie ich eine Stadt gestalte, auch mit den Zugangsmöglichkeiten, der Teilhabe, dass also jetzt die nächste Infrastruktur, die täglich benötigte Infrastruktur, Arzt, Supermarkt, Einkaufsmöglichkeiten, auch eventuell zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind, wird immer wichtiger, auch je älter die Menschen werden. Weil, heute gibt es vielleicht bei den Rentnern einen Anteil von 20-30% an Leuten, die einen Führerschein haben, die noch nutzen. Das wird sich in den nächsten Jahrzehnten eklatant Richtung Führerschein verlagern. Ja, um die Lebensqualität zu sichern, muss halt auch die Möglichkeit gegeben sein, dass halt auch Leute, die mit der Rente der Zukunft auskommen müssen, die mit den gesundheitlichen Bedingungen der Zukunft auskommen müssen, weiterhin die Möglichkeit haben, ihren alltäglichen Bedarf zu decken, ohne sich da durch extrem teure Verkehrsmittel oder nicht vorhandene Verkehrsmittel benachteiligt zu fühlen. Ja? Ich finde es viel schlimmer, dass der Staat als Planer komplett versagt. Also das ist in meinen Augen desaströs, das würde in der privaten Wirtschaft auch überhaupt nicht funktionieren. Und es gibt mir fällt kein Projekt ein, was der Staat geplant hat und was die Verwaltungsprozesse, die das beauftragt, die damit beauftragt sind, die das in irgendeiner Form gewuppt hätten. Und da scheint im System so zu stinken, das ist einfach grottenhaft. Und dass man sowas gut machen kann, kann man an der Projektplanung von Olympia sehen. Dass ja. Sowas auch funktionieren kann. Ja, und das sind halt sehr viele Großprojekte, Leuchtturmprojekte, mit denen dann Politiker glänzen wollen. In transparente Ausschreibungen, in transparente Planung. Die Planung wird im Vorfeld schön geredet. Das sehen wir jetzt im Moment an den aktuellen Katastrophen von Elbphilharmonie bis S21. BER-Einsturz. Genau. BER. Ja. Das sind alles Projekte, wo es dann teilweise von der Vergabe bis zum Himmel stinkt, wo die Planung lange klein geredet oder schön geredet oder überhaupt nicht veröffentlicht wurde. Und das ist halt das, wo wir Piraten sehr dafür aussprechen, dass das wirklich dann auch herangetragen wird an die Bürger, dass die Bürger rechtzeitig informiert werden, dass da auch Einwände erfolgen dürfen, dass mehr Bürgerbeteiligung bei sowas stattfindet. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Einkaufszentren, der ist per Volksentscheid abgelehnt worden, da das große geplante Parkhaus zu bauen. Was haben die Investoren des Einkaufszentrums gemacht? Die haben mit ihren Finanzmitteln die Straßenbahn- und Busanbindungen bezahlt und haben sich trotzdem ihre Kunden da verschafft. Das ist also durchaus möglich und durchaus auch im Rahmen des Denkbaren. Aber dazu ist halt das Instrument der Bürgerbeteiligung, was wir Piraten ja auch folgen, durchaus notwendig. Ja, das ist ja auch in diesem Punkt vorhanden, Verkehr, Infrastruktur. Wir sprechen uns gegen die Privatisierung von Verkehrsinfrastrukturen aus, um die Zugangsbedingungen für alle Nutzer gleich zu halten und gewährt zu leisten. So kann sichergestellt werden, dass Einnahmen aus den Nutzungsentgelten in den Erhalt und in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden. Diese Systeme werden durch den Steuerzahler bezahlt, können im Zweifelsfall, kann natürlich irgendein Investor, der an Verkehrsanschluss interessiert ist, dazugeben. Aber das sind halt, da müssen wir uns auch immer vor Augen führen, dass wir die Wirtschaft fördern, indem wir ihnen die Transportwege zur Verfügung stellen. Im Moment gibt es in Deutschland kaum Modelle, wo ein Arbeitgeber involviert wird, wie seine Arbeitnehmer zur Firma kommen. Mhm. Das ist das Privatvergnügen eines jeden, zur Arbeit zu kommen. Wo immer größere Flexibilität verlangt wird. Also ich weiß das aus Orten, wo ich bisher an so Stadtplanungsprojekten mit beteiligt war, dass insbesondere, wenn größere Firmen Ansiedlungen sind oder auch Umsiedlungen, dass da auch ein intensiver Austausch mit den Verkehrsbetrieben stattfindet, dass dann die Buslinien umgeleitet werden oder ähnliche Geschichten. Also durchaus gibt es da diese Diskussionen, die finden aber sicherlich im Moment nur sehr punktuell und nicht systematisch statt. Das zu systematisieren wäre sicherlich die Forderung dabei. Ne? Natürlich, also ich sag mal, es gibt eine Verbesserung in dem Bereich, die wir aber, ich sag mal, durchaus vorantreiben sollten. Damit, du hast das auch noch? Ja, es gibt im ländlichen Raum natürlich auch das Problem, dass die Leute fast gezwungen sind, den Individualverkehr, das heißt ein Auto, eine Person drin, zu nutzen, weil die Busanbindungen so gelegt sind, dass die Schüler sehr früh und zeitig dann in der Schule sind. Das heißt, manchmal muss man dann vor der Schule stehen und warten, dass sie nach dem regulären Unterricht 13 Uhr, 13.05 Uhr, kein Problem haben, auch wieder nach Hause zu kommen oder zumindest sehr in die Nähe von zu Hause. Mhm. Dass aber der Unterricht ja auch zu unterschiedlichen Zeiten anfängt, endet und manchmal Nachmittagsunterricht ist. Mhm. Da ist nicht für gesorgt, mhm. weil die weit auseinander sind, mhm. also mit langen Wartezeiten. Wenn ich meine Schüler nachmittags nicht 5-10 Minuten vorher loslasse, müssen sie im Prinzip manchmal eine Stunde warten, mhm. um nach Hause zu kommen. Und die Jugendlichen im ländlichen Raum sind arg gekniffen, wenn sie zum Beispiel abends nach Paderborn oder Lüttich oder sonst irgendwo hin wollen. Ganz normales gesellschaftliches Leben. Kinos gibt es in diesem kleinen Ort natürlich nicht. Also für ein ganz normales gesellschaftliches Leben. Und ich habe da mal angeregt, dass man vielleicht mal überlegen sollte. Es gibt in Berlin und auch in München und sonst wo in Großstädten, und Paderborn ist ja im Prinzip die Anbindung durch Stadtbahnen, also S-Bahnen. Mhm. Also ein sehr viel einfacherer Schienenverkehr als nun Züge und Bahnhöfe, die ja zum Teil stillgelegt sind. Delbrück hat seinen Bahnhof stillgelegt. Mhm. Und viele andere Städte, Kleinstädte auch. Dass man da etwas unternimmt, um nicht nur im Sinne von Firmen und Einkaufsmöglichkeiten was anzubinden, sondern einfach für eine ganze Gesellschaft von Privatleuten, die nicht alle dann immer dauernd wieder mit dem Auto fahren wollen und müssen. Ja klar, das ist ja der Punkt, weshalb wir uns da in sehr vielen Landesprogrammen, das ist wieder ein Punkt, der in den Landesprogrammen geregelt ist, für diesen ticketlosen, also umlagefinanzierten ÖPNV ausgesprochen haben, damit auch da die Möglichkeit besteht, ländliche Räume zu bevorzugen. Wir hatten am Freitagabend den Professor Dr. Wohnheim von der TU Dresden eingeladen, der damals dieses Semesterticket mitentwickelt hatte und mit auch intensiv Lobbyarbeit in der Politik betrieben hat, um davon zu überzeugen. Und da sind allein schon, ich sag mal, auf die Studenten reduzierte Personengruppe sind bedarfsgerechte Verbindungen entstanden, konnten halt auch Verbindungen ausgebaut werden, die vorher einfach aus den Augen gelassen wurden. Und jetzt steht ja auch in unserem Raum, dass das bestehende Angebot des ÖPNV weiter ausgebaut werden muss. Wir wollen ja auch Innovationen fördern, wir wollen die technischen Mittel nutzen. Und dazu gehört auch eine Vernetzung sämtlicher Möglichkeiten, zum Beispiel Ruftaxi, Rufbus, Sammeltaxi, Carsharing, E-Autos, das gibt so viele Konzepte, auch sehr viele kleine Einzelanbieter, die für den Nutzer bis jetzt kaum sichtbar sind. Dass sowas weiter ausgebaut werden, dass sowas in der Gesamtausschreibung, in unserem Gesamtkonzept gefördert wird, damit halt auch solche Randgebiete bedarfsgerecht, also teilweise mit einem virtuellen Angebot nach Nachfrage bedient werden können. Da muss sehr viel gemacht werden, auch, sag mal, ist die Forderung nach Open Data spielt in den Bereich Bauen und Verkehr mit rein. Weil wenn alle diese Anbieter gezwungen werden, ihre Daten offen als Rohmaterial zur Verfügung zu stellen, gibt es auch Abfragemöglichkeiten. Weil es gibt, ich sag mal, gerade diese Anrufsammeltaxis, gibt Gebiete, in denen das schon in die Abfragemöglichkeiten mit reinspielt. Es gibt aber auch durchaus Gegenden, wo es dann steht, so nach dem Motto, du kommst jetzt irgendwie bis zum Bahnhof Bielefeld und von da aus weiterkommst, musst du selber zusehen. Und da fällt mir das Problem, das Beispiel an, wo das Problem zu sehen ist. Und zwar hat, ich glaube, jemand aus, das war nicht so ein Deutscher, der hat eine Software entwickelt, die Daten, die von den Verkehrsbetrieben bereitgestellt werden, zur Abfrage, Abfahrzeiten visualisiert und dann kann man dann quasi eingeben, ich will von da nach da, wie ist die schnellste Verbindung hin und her. Und das ist in Deutschland nicht möglich, weil diese Daten sind geschützt, die darf der dafür für dieses Programm nicht verwenden. Das ist so eine zentrale Forderung, die man da machen kann. Genau, das ist auch durchaus, ich sag mal, da spielt die Netzpolitik der Verkehrspolitik mit rein. Das ist durchaus ein Thema der Piraten, was also im Sinne ist, also auch, dass wir da weiter nachbohren und solche Möglichkeiten schaffen. Der barrierefreie Nutzung des ÖPNV ist da auch ein Thema. Weil wenn solche Systeme dann einfach, ich sag mal, wenn da eine Konkurrenz entsteht durch solche Abfragemöglichkeiten, wird sich auch ein gutes System durchsetzen und ein einfaches, verständliches System dass ich also wirklich dann auch relativ barrierefrei, also für jeden möglich, dann auch die Information vorliegen habe und nicht erstmal irgendwie zu Fuß zu einem Anbieter dackeln muss, um da irgendeinen Aushang anzugucken. Sag mal so im Worst Case, was teilweise der Fall ist. Das steht in unserem hier mit dem PA 188 ja auch in unserem Programm, dass wir die Nutzung des ÖPNV auch außerhalb von Ballungsgebieten dadurch attraktiver machen wollen. Wir, die verschiedenen Modelle vom fahrscheinlosen ÖPNV sollen in Pilotprojekten getestet werden. Das ist also auch die Frage, das Ganze intelligent auszustatten, dass das, dass man auch Fehler erkennen kann, dass man das Angebot regionsbezogen ausbauen kann, weil es macht keinen Sinn, in Berlin dieselben Forderungen zu stellen, wie zum Beispiel irgendwo Mecklenburg-Vorpommern oder hier im ländlichen Raum dasselbe Angebot wie in Köln-Mitte zu bauen. Also Berlin ist jetzt schon mit den S-Bahnen und den Verkehrsverbindungen wirklich am Limit zu den Stoßzeiten. Wir haben gestern gehört, in Berlin in den Bahnhöfen wurden Mülleimer abgebaut, damit da noch 20 Leute mehr auf den Bahnsteig passen. Da müssen, ich sag mal, erstmal Investitionen getätigt werden, und wenn da 3-4% mehr Leute Bus und Bahn fahren, dann kollabiert dieses System. Okay, wow. Ja. Deswegen, also da müssen sehr individuelle Lösungen geschaffen werden und auch sehr viele, ich sag mal, ausgetestet werden. Du hast im öffentlichen Personennahverkehr das Problem, dass du Nachfrage erst erkennst, wenn das Angebot da ist. Das heißt, eine Buslinie, die nicht vorhanden wird, die wird auch nicht nachgefragt. Das ist ganz einfach. Das ist einfach eine Nachfrage, die vom Schirm verschwindet. Ja. Kennst du dazu das Softwareprojekt von Carsten Troja, das er für Mülheimer durchgeführt hat? Nicht im Detail, ich habe davon gehört. Also der hat, im Prinzip hat er das für Mülheim zur Verfügung gestellt, selber programmiert, so eine App. Da konnten Leute im Internet einfach ihre Wege aufzeichnen, die sie fahren. Zur Arbeit, zur Schule, wie auch immer. Mhm. Und das ist auch so gelaufen, dass man daraufhin in der Stadt eine neue Bedarfsplanung gemacht hat und neue Buslinien waren es eingeführt hat. Mhm. Ist natürlich jetzt im Wahlkampf nicht mehr möglich, aber das ist so ein Piratenprojekt, was man vielleicht auch weiter verfolgen kann. Ja, natürlich. Das sind so alles diese Sachen. Ich sag mal, da bin ich auch immer dafür, das auch so ein bisschen zu bündeln. So mal by the way, dass man da voneinander lernen kann, weil es finden im Moment sehr viele Projekte in sehr vielen Ebenen. Ja, das ist schon 2 Jahre alt, also das bin auch. Ja, mal guter Hinweis. So, mal wieder zum Wahlprogramm. Umweltfreundlicherer Verkehr, konsequente Verbrauchsreduzierung, Ersetzen von Erdöl durch Biokraftstoffe ist keine Lösung. Da haben wir ja auch festgestellt, dass dadurch halt landwirtschaftliche Flächen verbraucht werden. Und missbraucht. Und missbraucht werden, was im Endeffekt dann überhaupt keinen Effekt, also weiteren Effekt auf die Ökologie gibt. Das heißt, das ist natürlich immer wieder eine schwere Sache, dann Autohersteller dann auch zu animieren. Wobei keinen positiven Effekt auf die Ökologie. Ja. Das hat ja einen negativen Effekt. Also keinen Effekt, stimmt nicht, aber keinen positiven. Korrekt, ja. Ja gut, ich sag mal, wir unterstützen die Erforschung, Anwendung ergänzender Systeme wie Einsatz moderner Telematiksysteme, Entwicklung alternativer Verkehrskonzepte. Sag mal, da hatten wir ja eine Riesendiskussion auch in NRW und wie in vielen anderen Bundesländern auch mit dem Tempolimit. Das ist ja so eine klassische Position der Grünen, Tempo 120. Wenn man sich mit Verkehrswissenschaftlern unterhält, ich sag mal, ist das auch nicht das die eierlegende Wollmilchsau durch diese Verkehrsbeeinflussung. Wir haben in Deutschland sehr viele Strecken, die bereits tempolimitiert sind. Erreicht man einen besseren Effekt auf Stauverhalten der Autofahrer als durch ein starres Tempolimit von 120, was in Ballungsräumen dann schon wieder kontraproduktiv wäre, weil da teilweise zu den Stoßzeiten wirklich extrem weiter runter reglementiert werden muss, damit der Verkehr überhaupt am Fließen bleibt. Also variable, genau. Verkehrslimits, genau. In den Ballungszentren halt durch die Anzeigen gegeben. Verkehrspsychologische Beeinflussung, teilweise auch, ich weiß nicht, inwieweit man auf Hersteller einwirken kann, Fahrzeuge zu bauen, die eine Idealgeschwindigkeit von 100 haben, weil es gibt auch Autos, mit denen man kann mit meinem Smart wirklich ungern schneller als 120. Das sind halt wirklich auch so Konzepte, die müssen dann auch wenn man die Unfallstatistiken betrachtet, die richtig schweren Geschwindigkeitsunfälle, diese klassischen Raserunfälle, finden auf Limit-Tempo begrenzten Strecken statt. Durch Leute, die sich nicht an die Tempolimits halten. An diesen Stellen bringt ein generelles Tempolimit gar nichts. Das sind dann LKW-Fahrer, die am Stauende einschlafen. Und da müssen einfach andere Lösungen gefunden werden, als gesagt, da ist das Tempolimit nicht so das Mittel zum Zweck. Deswegen ist da eher so, weil bei den Piraten bis jetzt in den Abstimmungen eher die Technik im Vordergrund. Wollte da jemand was zu sagen? Ja, ich hätte gerne. Ach so, ja. Ja, vielleicht wäre es auch mal nötig, dass wir alle lernen, dass das ein Begrenzungszeichen ist und kein Anspruchszeichen. Ja. 120. Ja, klar. Das ist aber auch, ja. Nein, das ist aber auch schwer zu erkennen. Ich sag mal, es gibt ja mittlerweile durch diese Telematik Brücken. Es ist teilweise steht da plötzlich Tempo 60 und dadurch wird halt dieser Aufschaukelstau schon im Vorfeld entzerrt. Ja. Eine Frage habe ich. Ja. Gibt es eine generelle Untersuchung darüber, wie sich das auswirken würde, wenn wir das wie die Amerikaner machen würden? Dort bin ich von einer Küste zur anderen mit 200.000 Meilen oder wie viel das ist, gefahren mit einer Geschwindigkeit von 80, höchstens 90. Und es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Keiner macht so, keiner gut, keiner beschwert sich. Also du bist für ein Tempolimit. Ich bin dafür, dass wir vernünftig fahren. Ja. Ja. Also ich fahre rechts und fahre 90 bis 100, wenn ich überhole mal 120. Naja, solange es jeder Erwachsene für sich selbst entscheiden darf nach Verkehrslage. Einfach, wenn ich ein Auto habe, wie ich mal hatte, den Audi 100 Quattro Turbo, und ich habe eine Strecke nach Berlin, wo keine Verkehrsgeschwindigkeitsbegrenzungen als ganz zu Anfang waren. Und die Strecke ist völlig frei an einem Sonntag, sodass ich über die drei Spuren die Kurven schneiden kann. Dann fahre ich 200. Ja. Da brauchst du drei Spuren. Mit dem gleichen. Du hast überhört, dass ich dann, wenn es rechts rumgeht und ich fahre äußerst links, dann einfach rüberfahre und die Kurve schneide. So, das kann ich dann machen. Ich kann aber, wenn ich mit diesem Auto bei der mittlerweile überall Geschwindigkeitsbegrenzung zum Teil aus völlig unersichtlichen Gründen, kann ich das nicht mehr. Tue ich auch nicht mehr natürlich, außer dass ich immer gerade 20 schneller fahre, als ich darf. Aber wir haben mittlerweile einen, egal wie schnell ein Auto fährt und wie schnell man fahren kann nach Verkehrslage, wir haben auf den Autobahnen einen Schilderwald, der sucht seinesgleichen. Er ist völlig irrelevant häufig, gerade diese Verkehrsbehinderungsanlagen oben drüber. Dann steht auf der einen 100 ohne jegliche Begründung plötzlich. Dann kommt plötzlich 80 und dann kommt plötzlich wieder freie Fahrt auf einer Strecke. Das ist halt der Punkt. Ich sag mal, wir müssen uns auch ein bisschen an die Psyche der Leute halten. Also Verbote, die unsinnig erscheinen, werden nicht akzeptiert. So ist es. Und da müssen wir uns vielleicht auch langsam rantasten und auch wirklich die Sinnhaftigkeit auch mal ausprobieren. Ja. Fehlertoleranz. Also die Betrunkenen von der Tastatur für die Verkehrsbehinderungsanlagen einfach mal wegschicken. Ja, das Problem, denke ich, ist, erstens viele der Geschwindigkeitsbegrenzungen sind mittlerweile eigentlich dem geschuldet, dass sie schlicht und ergreifend die Autobahnen nicht mehr in Stand gesetzt oder gehalten werden. Ja, das gibt schlicht, bevor ich das kehre, setze ich es auf 100. Und das Zweite, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre jeden Tag 200 Kilometer. Aber lass uns die Tempolimit. Aber es ist unter anderem auch eine Erziehungssache, weil es guckt mittlerweile, ich komme mit 100, ich sehe einen LKW und ich ziehe einfach rechts raus, um in den Rückspiegel zu gucken. Ja. Aber lass uns die Tempolimit-Debatte vielleicht ein bisschen weiterführen. Ich wollte noch eins nachfragen. können wir als Piraten uns nicht auch dafür einsetzen, dass es formiert Lehrfilme gibt. Das meine ich jetzt durchaus ganz. Das ist was? Lehrfilme. Also kurze Filmsequenzen, die zeigen, zum Beispiel einen Menschen in einer Straßenbahn, die plötzlich eine Vollbremsung macht. Einfach nur zu zeigen, was da passiert. Ja, ich sag mal, das ist so ein Problem. Kann man grundsätzlich sicherlich machen, aber ich setze mal erstmal. Aber die Piraten kommen rein. Ist richtig, ich habe schon hier die Die Piraten, das spricht sich ja schon für vermehrte Bildung aus. Das betrifft auch den, ich sag mal, das haben wir ja schon bei uns enthalten, das betrifft auch den Bereich Verkehrsbildung. Ja. Und Verkehrsbildung ist vor Strafe. Also das haben wir durchaus begründet. Ja, ich wollte so ein bisschen Spielverderber auch spielen. Ich fände es schön, wenn wir auf ein paar Themen eingehen könnten, ja, okay, die typischerweise auf Infoständen irgendwie an uns getragen werden, um zu wissen, wie wir darauf kommen. Okay, eingehen. Okay, genau. Ich mach mal genau. Das war nur wegen 200. Wir können ja gerne nicht erweitern. Genau. Stadt- und Regionalplanung. Besetzung für eine breite Mitgestaltung und Mitwirkungsmöglichkeiten der Stadt- und Regionalplanung durch die Bürger ein. Das betrifft Volksentscheide, das betrifft vereinfachte Bürgerentscheide, das betrifft auch die Stadtplanung. Die SPD hat im Wahlprogramm hier den bezahlbaren Wohnraum. Das ist ein großer Punkt, der auch oft nachgefragt wird. Das ist natürlich mit ein ganzheitliches Konzept, wie die Städte aufgebaut werden, wie Investoren zugelassen werden, wie die Anbindung, wie die Verkehrskonzepte da sind. Und da haben wir dann durchaus die Argumentation hier mit unserem gesamten ganzheitlichen Konzept, mit dem ticketlosen ÖPNV. Das ist ja das Projekt, was landesweit in den meisten Programmen bis jetzt gefordert wird. Also das ist ein Landesthema an sich. Die Teilhabe für jeden zu ermöglichen. Das ist also der Weg, den die Piraten bis jetzt eingeschlagen haben. Ja, Raumordnungsverfahren und Planung von Infrastrukturen dürfen nicht an bestehende Grenzenzuständigkeiten scheitern. Lösungsorientierte Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind ebenso zu initiieren und zu intensivieren wie die innereuropäische Zusammenarbeit. Du hast halt im Moment sehr viele Zuständigkeitsgerangel. Auch was ich gerade sagte, jeder plant für sich Europa, der Bund, das Land, die Kommune. Und wenn da die Zusammenarbeit irgendwo verbessert werden kann, die Leute auch gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. Das hatten wir gerade die Argumentation, diese Leverkusener Autobahnbrücke. Da hatte die Piratenfraktion mal so eingegeben, dass man da vielleicht eine Stadtbahnlinie drüber führen kann. Geht aber aus dem Grunde nicht, weil Stadtbahn ist Landesmittel, Autobahn ist Bundesmittel, die Mittel dürfen nicht vermischt werden. Deswegen wird das separat geplant. Da wird erstmal eine Brücke nebenher gebaut. Wie ich gerade hörte, ist der Tunnel jetzt wieder für die Stadtbahnlinien jetzt wieder im Gespräch. Das ist ein finanzieller Irrsinn, wo wir Piraten uns ja eigentlich gegen, auch mit dem Programmpunkt gegen aussprechen. Ja. Das ist nur mal ganz kurze Anmerkung. Das ist der gleiche Irrsinn wie bei Behörden, Ministerien, wenn im Haushaltsplan plötzlich festgestellt wird, oh, wir haben hier 200.000 oder 300.000 Euro übrig. Die müssen wir dieses Jahr noch bis dahin genau ausgeben, sonst kriegen wir nächstes Jahr weniger. Okay. Das heißt, sie fragen nicht und gucken nicht, wo es in anderen Ministerien bedarf, dann decken wir das dahin. Sie werden dafür bestraft, wenn sie es tun. Genau. So. Und das ist ein Irrsinn, den müssen wir dringend beenden. Gebe ich dir völlig recht mit, und das ist auch durchaus durch unser Programm abgedeckt. Aber ich sag mal, wir haben da sehr viel drin. Also ich sag mal, hier diese Städteplanung, dass wir Gelder wirklich zusammenbringen, auch Menschen zusammenbringen, Entscheider zusammenbringen, dass wir durch den ticketlosen ÖPNV oder durch andere Systeme, durch die Attraktivitätsgestaltung des ÖPNV, wir Teilhabe ermöglichen, dass wir auch die Städteplanung ausrichten auf den zukünftigen Bedarf, auf die Verkehrssysteme, dass wir uns gegen Überwachung aussprechen. Das ist auch ein ganz großes Thema, weil im Moment Satellitenüberwachung, streckenbezogene Abdeckung, das sind also Systeme, die sehr propagiert werden. Wir hatten gestern einen Vortrag von dem Leiter des VRR, der sehr von dem E-Ticket. Abkürzungen sind nicht so mein Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Das ist, Entschuldigung, weil ich da drin wohne, ist das für mich natürlich ein Begriff. Klar. ist richtig. Der sehr von den Ethikern schwärmt, dass jede Fahrt personenbezogen einzeln abgerechnet würde und natürlich auf freiwilliger Basis dann an Google übermittelt werden können, die dann personenbezogene Angebote machen können. Ich meine, er hat sich sehr geschickt auf Nachfragen herausgeredet, aber sag mal, ich wurde da teilweise doch ein bisschen kritisch dabei. Das ist also ein Thema, wo wir durchaus mal nachfragen würden. Und vor allen Dingen widerspricht es genau unserem Programmpunkt, wirklich eine Flatrate, also Verkehr zu gestalten, an dem jeder teilhaben kann und anonym und. Und Datensparsamkeit. Datensparsamkeit, ja. Open Data, was ich gerade sagte. Geht das Vermischungsverbot, das Vermischungsverbot auch für Informationen? Ich frage deswegen wegen. Und es einheitlich Informationen sammeln, wie was ist, und dann kann das ja an die Länder und Gemeinden gegeben werden. Informationen, worüber meinst du jetzt? Es ging darum, woran kam das auf, ich dachte, die Idee, irgendetwas zu machen, aber es hapert dann an irgendwelchen Grenzen, das war wieder anders. Das hapert an Urheberrechten. Ja, also, ja. Das ist was anderes. Das ist ja das, was wir vorhin ist, zur Verfügungstellung von Daten. Was ich jetzt meinte, war die Fahrplandaten. Ob ich jetzt gerade, ich sag mal, wenn jetzt irgendwie in Dortmund Mitte eine Anti-Nazi-Demo stattfindet und alle Leute steigen in die Straßenbahn ein und fahren dahin, das ist natürlich gefundenes Fressen. So, dass solche Daten dann nicht erhoben oder beziehungsweise nicht verarbeitet werden, das finde ich also durchaus wichtig in unserem Programm. Haben wir das im Programm stehen, sowas in Richtung öffentliche Verkehrsnetze in öffentliche Hand oder was? Ja, also wir setzen uns gegen diese Public-Private Partnership ein. Das steht auch in dem PA 188. Das sind also, ich sag mal hier, die Verkehrsinfrastruktur soll halt in öffentlicher Hand bleiben. Und diese ganzen Public-Private-Partnerships-Situationen, die sind eigentlich immer negativ für den Steuerzahler ausgegangen, oder für den Bürger, weil private Unternehmen kein Interesse daran haben, die Infrastruktur zu erhalten. Und möglichst hohen Profit herausschlagen wollen und nicht in ihr Bestandsvermögen praktisch zu viel investieren sollen. Ja, ja, dann weiterhin die Geschichte mit Stuttgart 21. Das ist eine Sache, wo die Deutsche Bahn explizit einen Standort bevorzugt, und die haben ja eigentlich, die sind verpflichtet dazu, Deutschland gleich zu behandeln. Dagegen kann man aber erst vorgehen, wenn man hinterher klagt. Also Nordrhein-Westfalen, ja, genau, können die zum Beispiel klagen, wir wurden hier benachteiligt. Lass das. Ja. Haben wir da irgendwas drin, dass man da im Vorhinein schon eingreifen kann? Ja, ich glaube, das war jetzt mit Transparenz. Steht immer im Vorfeld. Haben wir ja drin, dass das gefordert wird, dass halt Ausschreibungen auch öffentlich gemacht werden und dass durch Bürger, dass dem Bürger mehr Macht in die Hand gelegt werden soll, durch Bürgerentscheide, dass solche Sachen einfach auch einfacher abzuhandeln sind. Also ich weiß, dass in Unna ist letztens ein Bürgerprotest daran gescheitert, weil 5-mal hintereinander das Formular abgelehnt wurde. Und im Endeffekt diese Zeit von der Zeit der mündlichen Unterschriftenerhebung abgezogen wurde. Das sind so bürokratische Hürden, die müssen einfach abgebaut werden. Das haben wir auch nicht getan. Wobei, in Düsseldorf hat jetzt jemand aus Bayern gesprochen. Ich finde Stuttgart 21 jetzt insofern ein gefährliches Beispiel, weil ich glaube, Stuttgart 21, während es geplant wurde, alles intransparent. Ja. Da kam der Bürgeraufstand. Mhm. In diesem Ding, da ist eine ganze Menge auf den Tisch gekommen. Und was ich gefährlich finde bei Stuttgart 21 ist, danach hat das Ländler abgestimmt. Ja? Und die Mehrheit hat dafür gestimmt, Stuttgart 21 trotzdem zu bauen. Ich denke, das muss man dann auch immer akzeptieren. Ja. Also hast du die Fragen, die ja, formuliert waren? Das war aber schon sehr missverständlich. Ja, aber ich habe mit jemandem darüber geredet, der die Fragen mit erstellt hat. Das ist ein Institut aus Köln, das gemacht hat. Der ist wohl SPD-Mann, aber das macht an der Stelle nichts. Die haben eine Erhebung gemacht und darüber, wie hoch der Prozentsatz war der Leute, die falsch abgestimmt haben. Und das kann man erheben durch repräsentative Umfragen hinterher. Und die haben gesagt, also nicht die Prozentzahl, sondern die Anzahl der Leute, die falsch für A oder falsch für B gestimmt haben, das war im einstelligen Prozentbereich und das war vor allen Dingen gleich verteilt. Also von daher ist das bei dem Fall einfach nicht gegeben. Aber momentan ist jemand in Düsseldorf, der dürfte heute auch noch da sein und fährt dann wieder weg. Der kommt aus Bayern. Der Arbiter hier. Bitte? Der Arbiter, Andreas Ritter? Ja, ich glaube, ja. Bart? Ja. Der hat ein Konzept entwickelt, die haben etwas im Programm bei sich jetzt drin stehen, dass sie den Ausbau von München nach Frankfurt und Hamburg fördern wollen oder verbessern wollen. Dadurch wollen sie die Lücken schließen beim ICE-Verkehr. Mit dem gesamten Konzept, interessanterweise, führen sie Stuttgart 21 ad absurdum, beziehungsweise die Strecken, die da drin sind. Ja, natürlich. Und dadurch führt er den jeweiligen Leuten sauber vor Augen, wenn man das denn vernünftig verstanden hat, weil das dauert ein wenig, dass die Stuttgart 21-Strecke, selbst wenn sie ausgebaut würde, immer noch langsamer wäre als zum Beispiel über Nürnberg, was dann anschließend großer Schwachsinn wird. Ich habe den Vortrag gesehen gestern. Das war also sehr interessant auch, das war mit Verbindung mit Rufbussen, mit Anrufsammeltaxen. Das ist ja das, gerade weg von diesen Leuchtturmprojekten. Mehr Transparenz in Ausschreibungen rechtzeitig, also bei Erstellung des Ganzen. Damit halt auch rechtzeitig Informationspolitik betrieben werden kann. Ich meine, es nimmt immer wieder das Problem, werden wir Piraten nie loswerden, die Bürger oder die Piraten in die Pflicht, rechtzeitig diesen ganzen Datenboost auch zu sichten und zu interpretieren. Irgendwas kann immer durchrutschen, aber das halt wirklich mal auch von den Mitteln. Wenn man sehen kann, dann findet sich sicher jemand, der das aufbereitet für den Rest der Welt. Natürlich. Und das soll aus, ich sag mal, das dreht sich ja wieder hin zurück dahin, auch im ländlichen Bereich, also im kleinteiligen Bereich, nicht zu benachteiligen, weil mit diesen Leuchtturmprojekten hast du immer eine Ballung an einem Punkt. Dass die Mittelgeber sich untereinander auch einigen und absprechen müssen. Das ist ja durchaus im Sinne der Piraten, dass wir da solche Lösungen bevorzugen. Auch Open Data, das kommt alles wieder zu demselben Punkt zurück. Jetzt habe ich den Überblick verloren, du hast dich jetzt gemeldet. Ja, ich habe nur eine Frage. Können Sie nicht direkt vor 5 Minuten hinweisen? So, ja, okay. Was hat das für einen Sinn? Verkehrs-CU speziell auch. Dass ein Land darüber abstimmt, was eine Stadt zu entwickeln hat. Ja. Das ist. Da kann man jetzt auch keine Antwort drauf. Nee, muss auch nicht. Danke kurz nochmal sagen, dass ich es gelernt habe. Ja. Das ist halt wirklich sehr schwierig, weil teilweise in der kommunalen Hand liegt. Was im Lande ist, genau. So. Jetzt bin ich auch, glaube ich, irgendwo. Gib einfach vier Sätze Argumentationshilfe für den Infostand an uns. Damit die sich am wenigsten damit auskennen, so eine Zusammenfassung, so eine knackige. Statt Battlecard oder ähnlichem, die kommen dann ja irgendwann auch noch, ne? Ja, ich sag mal, wir fordern halt die Streckennetze in öffentlicher Hand, auch Straßeninfrastrukturen in öffentlicher Hand, damit der Bestand, der durch den Steuerzahler finanziert wurde, nicht verkommt. Unterschiedlicher ist halt die Nutzung von dessen. Also ich sag mal, es ist durchaus möglich, dass private Unternehmen das deutsche Maschinennetz benutzen. Dann muss es aber auch wirklich transparent erfolgen, mit transparenten Ausschreibungen, auch den Bedingungen der Ausschreibung, was halt der Dienstleister zur Verfügung zu stellen hat. Wir fordern die Teilhabemöglichkeit eines jeden am öffentlichen Verkehr, an öffentlichen Plätzen, Städteplanung, die dem auch entspricht, die auch die zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt, samt der Verkehrsstrukturen, ticketlosen ÖPNV, um halt die Finanzierung gleichmäßiger zu verteilen, um den, wir fordern den ÖPNV attraktiver zu machen. damit halt auch mehr ÖPNV benutzt wird, damit halt die Streckennetze weitgehend entlastet werden, da wo es möglich ist. Ich erzähle das jetzt zum dritten Mal, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Mit Bahnverkehr-Infrastruktur hatten wir. Was auch noch ein bisschen ins Bauen mit reinsteckt, ist Ablehnung von Fracking. Das ist eher ein Umweltthema, aber das betrifft auch Bauvorschriften und andere. Bergbaurecht. Ja, ja, ja. Das auch nicht vernachlässigt. Das schreckliche Bergbaurecht. Ja. Hattest du gerade gesagt, weg von Leuchtturmprojekten, weil dadurch werden Ressourcen für andere wichtige, kleinere Sachen. Weil dadurch benachteiligen wir alles. Das ist wie Herr Koch, der sich ein Denkmal setzen möchte mit dem Flughafen Kassel-Calden für den Arsch. Ja, wir benachteiligen dadurch halt sämtliche anderen Möglichkeiten, die halt durchaus dann Alternativen zu, wie du gerade sagtest, Alternativen zu diesen Leuchtturmprojekten. So, die ersten drei, die fliegen wollen, haben wir dann nach Paderborn gefahren. Die landesweite Fahrgastinformationssysteme, Stichwort auch Taktverdichtung, Service auf schienengebundenen Umlandstrecken. Mhm. Das sind halt alles Themen, die auch auf Landesebene mit gefordert werden. Ja. S-Bahn kannst du nämlich im Gegensatz zum Bus wunderbar so machen, dass du von da nach da fährst und hast die ganzen kleinen Dörfer drumherum, hast überall an verschiedenen Punkten die Park-and-Ride-Möglichkeiten. Das hast du bei Bussen eben nicht. Du musst das System kleinteilig und zusammenfassend planen. Deswegen halt Fahrgastinformationssysteme Open Data, ja, damit du halt wirklich vom Bus zur S-Bahn, von der S-Bahn zum Bus, ja, mit dem Fahrrad zum Bus und dass du das vernünftig planen kannst. Ja, aber dafür müssen in manchen Gegenden tatsächlich, nämlich überall da, wo Schienen lahmgelegt wurden und Bahnhöfe abgerissen und dafür steht jetzt Aldi oder Lidl da oder am besten noch beide, musst du tatsächlich wieder neu planen und dafür muss auch Geld da sein, im Gegensatz zu S21 oder Calden oder sonst irgendwas, eine Stadtbahn zu bauen, wo dann die Leute tatsächlich die Möglichkeiten haben, individuell sich. In der AG diskutieren inhaltlich einfach weitermachen. Entschuldigung, das ist schon wieder so eine Position, die typische. Entschuldigung, ich weiß, das liegt immer noch nicht so gleich, aber. Nein, ich das ist kein Diskussions. Das ist ja recht. Kommt man nicht vor. Das ist ja so. Ja, sorry. Ich entschuldige mich, ihr habt recht. Doch, wir haben nur noch zwei gute Bergwerke. Wie gesagt, das sind halt die Themen Nachhaltigkeit gegen Privatisierung von Verkehrsinfrastrukturen, ökologische Planung, also nachhaltige, sinnvolle Planung, energetisch sinnvolle Planung, für ein besseres Angebot des ÖPNV. Das heißt also wirklich auch logikorientiert, vernunftorientierte Planung, was ein riesengroßes Projekt im Endeffekt bedeutet, weil ich merke es, je mehr ich mich reinknie, desto umfangreicher wird das Ganze und desto mehr Informationen sind zu berücksichtigen. Wo ich noch gar nichts gehört habe, weder in der AG, ich habe die Mailingliste von der AG und vom AK sehr lange gelesen, noch jetzt irgendwie im Wahlprogramm, haben wir irgendwas in Richtung Schiffsverkehr? Wunderpunkt, ja. Ich sag mal, ich bin damals reingekommen in die AG, weil ich mich auch ein bisschen damit mal beschäftigen wollte. Aber ja, ich sag mal, gerade in NRW, das ist NRW-typisch eigentlich, Binnenschifffahrt ist ein sehr großes Thema, weil da ist ja auch die Privatisierung der Kanäle beschlossen worden, der Kanaldienstleister. Und ich sag mal, natürlich europaweit, das kommt als Europathema auf uns zu, ist der Seeverkehr. Aber da haben wir nichts, ne? Da haben wir noch nichts. Kann man nur auf Moldemeyer fahren. Aber ich sag mal, es ist natürlich ein Thema, das ich sehr gerne aufgreife. Weil gerade da haben wir ja auch, ich sag mal, erstmal Arbeitsbedingungen, die zum Kotzen sind. Diese Antiterrorvorschriften, ich sag mal, mittlerweile dürfen ja Schiffsmitarbeiter dürfen in den Häfen nicht mehr das Schiff verlassen oder mal Kontakt zu einem anderen Schiff aufnehmen, aus Antiterrorgründen. Ich wurde selber in einer Antiterrordatei erfasst, weil ich auf einem Jugendschiff an der Werft gearbeitet habe und mal eben zur Polarstern rübergegangen bin, um die auf 6 Monate gehenden Forscher zu verabschieden. Wir haben uns dem Schiff zu weit genähert, unser Kapitän musste den Personalausweis abgeben. Ja. Das sieht auch total bedrohlich aus. Auf jeden Fall kann man da nichts mitnehmen. Okay. Da sind das generell viele Sachen. Also ich sag mal auch, hier diese extrem billigen Handelswege, die uns so erkauft werden. Ich sag mal hier gegen Bundeswehr, gegen die Piraten, also auf Seeebene, nicht gegen uns. Das sind alles so, wir verteidigen unsere Handelswege. Sind alles sehr interessante Prozesse. Guter Punkt. Werde ich mal wieder verstärkt draufgreifen. Also wenn du da noch was zu hast, gerne auf die Meldung. Ich würde dem Thema wird aber auch Hafen ist. Ja, nicht nur die Regelung des Verkehrs, sondern auch der Liegenschaften. Ja, ja. Also für jeden Input dankbar. Ich sag mal, wie immer, krank ist an Mentor, oder wir würden gerne so viele Themen mehr aufnehmen. Aber wir haben jetzt wirklich gesagt, wir machen eins nach dem anderen, damit wir ein Thema vernünftig und kompetent abhandeln in der AG. Aber ich sag mal, sobald jemand da von außen einen guten Punkt hat, gerne mal reintragen. Weil so Anstöße sind immer wieder wichtig. Das Problem, Claudia, dabei ist, für einen Generalisten, der zwar zwei Schwerpunkte hat, aber sich für die anderen Themen wirklich ernsthaft interessiert, ja, weil sie im Endeffekt ja doch alle wieder irgendwo zusammenhängen, ist das Problem, die Arbeitskreissitzungen, die AG-Sitzungen im Mumble sind so, dass du, wenn du mehr als zwei hast, in arge Schwulitäten kommst, weil es überhaupt nicht mehr machbar ist. Genau. Du kannst nicht mehr vernünftig mitarbeiten, das heißt, du musst dir nachholen, Gott weiß wo suchen. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, sinnvoll ist es dann halt wirklich mal Leute von der AG so kurz anzusprechen, sondern habt ihr das Thema auf dem Schirm und sag mal, was du dazu hast. Ja. Also kann dann deswegen habe ich das gerade missbraucht. Ja, das genau. Guter Punkt. Und ich sag mal, deswegen war ich auch zwischendurch mal bei der AG Netzpolitik wildern, weil gerade diese Open Data Überwachungspunkte haben wir dann da mal mit behandelt, beziehungsweise wenn wir eine bessere Anbindung der Dörfer an ÖPNV etc. fordern. Über Netzpolitik fordern wir auch die Anbindung an Strukturen wie Breitbandausbau. Das ist ja auch wieder ein Bauthema. Das kann ja auch wieder ins Baurecht reingehen, dass da die Kanäle wenigstens gelegt werden beim Straßenbau. Das sind auch Sachen, die wir so aufgreifen. Ja. Genau, da ist ein Punkt, was immer wieder auf kommunaler Ebene, was ich sehe, dass Leute daran arbeiten, das sind Programme aufnehmen und so weiter, und zwar die Verlegung und für Gemeinden kostenlose Nutzung von Leerrohren parallel zu Verkehrswegen. Ja, genau. Das haben wir jetzt gerade von der Netzpolitik in die AG Bauen und Verkehr reingekriegt. Ja, also das ist noch nicht irgendwie verarbeitet. Das ist noch nicht verarbeitet, nein. Das war jetzt relativ frisch auf. Ja. Weil da sträuben sich nämlich, also die Telekom sträubt sich zum Beispiel dagegen irgendwie, nee, die Bahn sträubt sich dagegen, Leerrohren, die sie verlegt haben, irgendwie an andere irgendwie zur Nutzung zu stellen. Ja. Das gab es die Woche bei Spohn, einen hochinteressanten Artikel, und zwar in den USA, ein Pärchen, das hat Solarstraßen entwickelt. Das heißt, die erste Lage ist Glas, die zweite dann die Solarpaneele und in der dritten werden dann auch die Kabelleitungen unter drunter gelegt. Das hatte sogar jemand auf unserer Mailingliste gepostet. Irgendwo. Und die haben jetzt staatliche Fördermittel in Höhe von 750.000 Euro gekriegt, um das auszuprobieren. Das fände ich auch eine Das sind auch so einzeltechnische Lösungen, die durchaus mal in Blick genommen werden sollten. Wir kriegen vielleicht 2 Kilometer mit Hintergrund. Okay. Sie wollte was sagen. Das habe ich vergessen. Papa, das kommt davon. Ja, Norwegen ist ja außen. Ich habe eine interessante Sache gerade in der Zeitung gelesen über auch rechtliche Positionen von Verkehrswegen. Ja. Und zwar wird die Bahn jetzt Drohnen nutzen, um unter anderem Sprayer kontrollieren und überführen zu wollen. Und die werden nur eingesetzt im eigenen Luftraum. Also das bedeutet, die Bahn hat über ihren eigenen Trassen das Recht, den Luftraum zu nutzen, weil der Luftraum der Bahn gehört. Und zwar sozusagen, so war es formuliert. Ja, bei jedem Eigentümer. Wenn du ein Haus hast, zu einer gewissen Höhe, dafür war ich das öffentlich. Ja, ja. Also ich verbiete dann der Lufthansa bei mir übers Rutschen. Nein, das würde dein Haus nicht aushalten. Nein, aber das ist ja, das war ja auch wieder hinsichtlich krass. Also um das mal zurückzubringen, erstens, wenn, dann ist es eine Mikrodrohne, die darf grundsätzlich nicht weiter vom Bediener weg sein, als er sie sehen kann. Ansonsten reden wir über den kontrollierten Luftraum. Da ist eine Drohne ein Luftfahrzeug und hat den entsprechenden Regularien zu unterliegen. Und das bedeutet in Deutschland derzeit einzig und allein auf militärischen Luftraumsperrgebieten. Punkt. Aber das finde ich, find ich eine witzige Aussage. Also ich sag mal, das habe ich noch nicht gehört. Könnte ich schon jetzt am Wochenende in der Zeit der Drohne. Ja, schon sehr krass, oder? Ist aber vor allem nach diesem Teil von De Maizière, in die Hose gegangen ist. Und was war das? Wer piept denn da so? Das hat ich nur gesagt, Akku vollgeladen. Entschuldigung. Es hat dir nicht gedroht. Hä? Es hat dir nicht gedroht, das. Bienen statt Drohnen. Irgendeine Drohne macht eh los. Sag da mal nichts zu. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.